kann nichts für Ärger sein. Die Bibel und das Kruzifix, die soll der Geier holen. Wir wollen eure Waffen nicht und euren Schweinebart aus Polen. Allvater Wotan soll unser Erlott sein. Allvater Wotan wird Germanien befreien. Einst gab es die Inquisition, doch allen wohl bekannt. Deutsche Frauen als Hexen zu Tausenden verbrannt. Heute macht ihr auf menschlich und wollt den Frieden schaffen. Ich muss an jede Kirchentür Frieden schaffen, ohne Pfaffen. Wallvater Wotan soll unser Gott sein. Wallvater Wotan wird Germanien befreien. Und sehen eure Taten und seine Wölfe kriegen, den Nächstmanns fetten Braten. Ein Blitz aus Donners Hammer fängt in der Kirche ein. Nun flieh zu deinem Judengott, er hört dich nicht, du Christenschwein. Wallvater Wotan soll unser Gott sein. Wallvater Wotan wird Germanien befreien. Wallvater Wotan soll unser Erlott sein. Wallvater Wotan wird Germanien befreien.